Heute mit Sven Veit vom Omen. Thank you. Knight und David Holmes. Smoke a Deck. Und morgen Abend in Construction 5. Give him a house. Aber das erzähle ich euch nachher noch. We don't play that.

gleich 21.32 Uhr, HR3 Radioservice, wir haben keine Meldungen. Und weiter mit Sven Veit aus dem Omen. Thank you. Abend, Sonntag, den 8. Oktober, Give 'em a House im Construction 5 in Frankfurt, Alte Gasse 5. Mit Mario De Bellis, Pauli, Niki Sprenger, Ayn Poli, DJ Tonga, DJ Robert und DJ Tom, Klaus Bachor, Roland Kasper und. Das geht um 18 Uhr los, Open End. Und natürlich mit mir. Construction 5, Alte Gasse 5, morgen Abend. Bye. We'll be right back. Let's get down. HR3 Radioservice. Wir haben keine Meldungen. Und weiter geht's mit Sven Fate aus dem Moment. We'll be right back. Wednesday. Und nicht vergessen, morgen Abend im Construction 5. Give them a house. Viele DJs, gute Party, gute Laune. 3 Radio Service, wir haben keine Meldungen. Und weiter geht's mit Sven Fate aus dem Omen. Thank you. 3 Club Night. Nochmal zu morgen, am 8. Oktober, Sonntag, morgen 8. Oktober, von 18 Uhr bis Open End. Give 'em a House im Construction 5. Alte Gasse 5 in Frankfurt. Dabei ist Mario De Bellis, der Pauli, Niki Sprenger, Ian Poli, DJ Tonga, DJ Robert und Tom, Klaus Bachor aus Köln, Roland Kasper aus Köln und Chillout mit Likey. Der Erlös ist zugunsten Wohnungssuchender in Frankfurt akut. Ja, also, und ich. Was jetzt gerade läuft, ist Oral Float. Introspectives. Vom Alex und vom Gabriel, das neue Label Electrolux. Eine Perle. Tresornacht mit Christian Vogel, Blake Baxter und Joey Beltram und meiner Wenigkeit. Den Freitag drauf ist Das Sound und den Freitag drauf dann Brenda Russell aus London. Bin ich nämlich im Urlaub. plante le décor. Reflets bleus métalliques, clapotis mystérieux. La chair profonde et chaude aux arpents rugueux. Lèvres rouges, écarlates. Fleur ouverte et docile, elle attend ton baiser. Un long baiser. Earth Nation, Terra Incognito, the new album. An artificial dream. Sa